Domian. Das 1Live Talk Radio. Um 1 Uhr bei 1Live und im WDR Fernsehen. Domian, jetzt anrufen. Ja, Freunde, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. 10 Minuten hier im Radio alleine und dann schaltet sich das WDR Fernsehen dazu. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, wir haben noch gute alte Traditionen, Mittwochnacht immer eine offene Sendung, eine offene Telefon-Talkshow könnt ihr machen. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Yvonne ist mein erster Gast heute. Ich grüße dich herzlich, Yvonne. Ja, hi. Deswegen hast du angerufen. Und zwar bin ich schwanger von meinem Ex-Freund. Mhm. Und vorher hatte ich erst eine Weile gesagt, ich treibe das Kind ab. Mhm. Jetzt bin ich aber zu dem Entschluss gekommen, das doch zu kriegen. In welcher Woche bist du? Ich habe mir das gerade eben aufgeschrieben. 7 Wochen und 5 Tage, also 6 Tage. 7 Wochen, 5 Tage, mhm. Und zuerst hatte er mal gesagt, er wird für das Kind da sein, wenn ich das kriegen will. Mhm. Und er will auch das Kind sehen und Mitspracherecht haben, halt Sorgerecht auch haben und mhm. alles. Und dann habe ich ihm halt heute gesagt, dass ich das mit der Abtreibung lieber nochmal wirklich überlege. Und dann hat er mich halt angerufen und mir gesagt, wenn ich das Kind kriege, wird er mir das Leben zur Hölle machen. Weil ich ja zwischendurch angeblich so viel Alkohol getrunken habe und so viel geraucht habe, dass es ja so schädlich für das Kind ist. Stimmt das? Ich habe keinen Alkohol getrunken, ein Whisky-Cola über Karneval verteilt. Aber du rauchst. Ja, ich rauche noch, ja. Ja, jetzt gerade, ich höre es, wie du rauchst. Ja. Ja, bin ein bisschen nervös. Wenn ich nervös bin, rauche ich mehr. Ja, aber dennoch, ne, ist das ja keine Entschuldigung. Also das weiß man ja, ist ja nun mittlerweile eine Allerweltsweisheit, dass wir während der Schwangerschaft, ja, klar, ne, und so weiter. Ich versuche auch weniger zu rauchen. Er will dir die Hölle heiß machen, wenn du das Kind austrägst. Hm? Er will dir die Hölle heiß machen, wenn du das Kind austrägst. Ja. Was ist denn das für ein Typ, Mann? Ich weiß es nicht. Normal hat er am Anfang, war er total happy, so dass ich schwanger bin und meint so, wenn ich das Kind kriege, freut er sich auf jeden Fall drauf und will Mitsprache mhm. haben. Mhm. Und so ganz plötzlich reagiert er so. Für dich ist es aber klar, dass du es haben möchtest. Ja, da gibt es auch nichts mehr zu diskutieren. Nee, jetzt nicht mehr. Ja. Hat er Angst, irgendwie finanziell belastet zu werden? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Am Anfang meinte er halt, er will für das Kind da sein. Auch zahlen, das wäre kein Problem. Und das ist ja nun ein Schnee von gestern, diese Aussage. Ne? Ja, die neueste Aussage ist, er macht dir das Leben zur Hölle, wenn du das Kind bekommst. Ja. Ist ja mega krass, ne, der Ausspruch. Ziemlich, ja. Ja. Und was für ein Arsch es ist, ne? Ja. Wenn man sowas sagt. Das besonders leid tut mir das für das Kind, weil ja. das hat dann keinen Vater. Ja. Und wenn dieses Kind dieses Mal irgendwann erfahren wird, dass der Vater das gesagt hat, ja. ne? Wie alt ist er? 18. 18? Das ist ja halt noch ziemlich jung. Ja, ja. Da könnte man ihm vielleicht noch später mal verzeihen, dass man sagt, naja, er war sehr jung. Ja, klar. Wie lange warst du mit dem zusammen? Nicht lange, etwas über einen Monat. Hm. Es war nur eine ganz kurze Beziehung. Hm. Die Sache ist ja dann auch völlig klar geworden, dass du das einfach durchziehen musst jetzt. Ne? Und ich würde jetzt auch jeglichen Kontakt zu dem meiden. Ja, der meinte, wenn ich mich nicht diese Woche noch mit ihm treffe, dann kriege ich Riesenärger von ihm. Und dann meinte ich halt, ja, was willst du machen? Willst du was Ungesetzliches tun oder mhm. was? Ne? Und da meint er halt ja, das wäre ihm dann auch egal. Ja, dann sag gleich, wenn du jetzt mit ihm nochmal in Kontakt bist, dass du, wenn das geringste Anzeichen von ihm kommt, dass du sofort die Polizei benachrichtigst. Das habe ich heute schon versucht. Das ist noch keine Bedrohung. Ja, egal. Ja. Du sollst es ihm nur sagen. Das ja. ist halt auch so ein bisschen Bluff. Ne? Das heißt, wenn er hört, da ist Polizei schon im Spiel, dass er da vielleicht eher zurückschreckt, irgendeinen Unsinn zu machen. Ja. Du kennst ihn, naja, du kennst ihn nicht gut nach einem Monat, aber ein bisschen kann man jemanden ja schon einschätzen. Hältst du es für möglich, dass er Dummheiten macht? Eigentlich hätte ich überhaupt diese komplette Reaktion niemals von ihm erwartet. Hm. Kennst du die Eltern? Die Mutter. Wie ist die drauf? Die war eigentlich vorher auch so, genauso wie er halt, so, ja, das schaffen wir alles und so, wenn das Kind kriegst, ist das kein Problem. Und die hat halt auch heute eine Mail geschrieben, so, man sollte mir doch die Fresse polieren. Ehrlich? Ja. Ist die Sache eigentlich auseinandergegangen jetzt wegen des Kindes? Nee, ich habe das alles aufgeschrieben. Ich habe Schluss gemacht und 2 Tage später habe ich erfahren, dass ich schwanger bin. Also ich finde es besonders gemein von der Frau. Wenn der Junge mit 18 Jahren, eigentlich mit 18 muss man auch schon so weit sein, dass man das nicht sagt, aber dann kann man vielleicht noch eher vielleicht das irgendwann mal verzeihen, wie ich gerade sagte, aber bei einer gestandenen Frau. Ja, zieh dein Ding durch, Yvonne. Und droh ihm Polizei, Anzeige. An knallhart, sag, dass du da nicht fackelst. Wenn noch irgendwas kommt, kriegt er eine Anzeige an den Hals. Ja, ich habe halt jetzt Angst. Er meint halt, er will notarisch beglaubigen lassen, dass er halt keine Verantwortung für das Kind übernehmen will. Auch nicht zahlen will. Ja, wie das jetzt rechtlich genau ist, weiß ich auch nicht, ob man das von vornherein machen kann. Weiß ich nicht. Glaube ich, kann man gar nicht so. Ohne, dass du da irgendwie, pass mal auf, da verbinde ich dich mal mit meinem Psychologen, der weiß dann besser Bescheid, auch mit solchen rechtlichen Sachen, ne, damit er da zumindest grob Bescheid weiß. Der Psychologe heißt Peter heute Nacht und es geht um die Frage, ob er notariell jetzt sich da schon aus der Affäre ziehen kann. Ja, oder ob er überhaupt irgendwas anstellen kann, so wegen Jugendamt oder genau, so, weil ich bin auch gerade 21. Das weiß der Peter. Zieh die Sache bloß durch, Yvonne, und lass dich von diesem Esel nicht Kirre machen. Ne? Okay. Alles Gute, leg auf und der Peter ruft dich gleich an. Okay, danke. Okay, ciao. Ciao. 0800 5678 111. Jetzt bin ich verbunden. Ich frage meine Regie mit Dirk. Dirk ist 28 Jahre alt. Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Dirk, was ist los? Ja, ich rufe an, weil ich Probleme mit meiner Freundin habe. Aha, welche Art? Ja, und zwar, sie belügt und betrügt mich. Seit wann seid ihr zusammen? Bitte? Seit wann seid ihr ein Paar? Ja, wir waren vor 4 Jahren schon mal ein Paar. Ja. Und da ging das auseinander, weil ein Kind ins Spiel kam, das aber nicht von mir war. Ja. Und jetzt sind wir eigentlich seit September letzten Jahres wieder zusammen. Aha. Und wieso belügt und betrügt sie dich? Ja, ganz einfach. Und zwar ist das so gelaufen. Sie war vor 4 Jahren, wo wir uns kennengelernt haben, also wir haben uns auf der Arbeit kennengelernt und da war sie noch mit einem anderen zusammen und das hat aber schon gekriselt und dann ist die Beziehung auseinandergegangen mit den beiden. Mhm. Und dann haben wir damals was angefangen gehabt und das lief auch zuerst ganz toll. Hinterher hatten wir dann ein paar Probleme, weil sie dann wieder ankam, sie könnte sich eigentlich nicht richtig entscheiden zwischen mir und ihrem Ex-Freund. Mhm. Ja, dann ist sie Anfang 98 ist das gewesen, ist sie schwanger geworden. Und das hat sie mir auch nicht gesagt, das habe ich mehr oder weniger durch Zufall erfahren, weil auf dem Schreibtisch, also ich habe im Altenheim gearbeitet, und auf dem Schreibtisch von meiner Stationsleitung lag dann halt der Zettel, wann sie diesen Mutterschaftsurlaub nehmen möchte. Ach, aber da wart ihr ja schon wieder zusammen, ne? Bitte? Da wart ihr ja schon wieder zusammen. Ganz genau. Mhm. Ja, und dadurch habe ich dann erst erfahren, überhaupt, dass sie schwanger ist. Und dann habe ich mir natürlich direkt meine Gedanken gemacht, weil ich ja auch wusste, dass ich eventuell auch der Vater sein kann. Mhm. Naja, und auf jeden Fall hat sie mir das dann hinterher dann auch gesagt, und das Kind auch bekommen und da er nicht feststand, wer der Vater ist, wurde da so ein Vaterschaftstest gemacht. Moment, wann hat sie das Kind bekommen? Das Kind ist geboren am 28. November 98. Aha. Mhm. Ja, und auf jeden Fall ist das dann so gewesen, dass sie halt nicht wusste jetzt, wer der Vater ist, weil da ist ja so eine bestimmte Zeitraum, in der sie halt schwanger geworden sein kann. Das wird ja auch später... Sag mal, ich habe das jetzt gerade mit den Daten nicht richtig auf die Reihe gehalten. Seit wann seid ihr jetzt wieder zusammen? Seit welchem Datum? Wir sind jetzt wieder fest zusammen seit September letzten Jahres, 2000. Aber du redest doch im Moment was von einem Kind von 97, 98. Ja, das ist 98 geboren, genau. Aber da wart ihr eben nicht zusammen. Ja, wir waren vorher, bevor das Kind geboren ist, waren wir kurz zusammen. Achso, genau. Das heißt, es hätte sein können, dass es dein Kind ist, aber als das Kind geboren wurde, wart ihr nicht zusammen. Ganz genau. So, so ist alles klar. Weil sie sich dann im Endeffekt doch wieder für ihren Ex-Freund entschieden hat. Verstehe. Und jetzt gibt es 2 Kinder, die nicht von dir sind. Nein, es gibt im Moment ein Kind, das 98 geboren worden ist. Und auf jeden Fall war dieser Vaterschaftstest gewesen. Und dann habe ich auch von Anfang an gesagt, wenn das mein Kind sein sollte, dann stehe ich auch dazu. Mhm. Bin dann auch da hingegangen, bin zum Gericht gegangen und habe den Vaterschaftstest gemacht und hat sich hinterher herausgestellt, dass ich nicht der Vater bin. Und daraufhin hat sie sich dann wieder für ihren Ex-Freund entschieden. Mhm. Weil die Familie von ihr und von ihm sie auch dazu gedrängt hat, von wegen, das Kind ist ja jetzt von ihm und dann verlobt dich auch mit ihm. Mhm. Hat sie sich mit ihm verlobt. Ja, und jetzt haben wir uns im September oder im August letzten Jahres wieder getroffen durch einen Zufall. Und dann hat sie mir gesagt, sie hätte die Verlobung gelöst und dann haben wir uns danach ein paar Mal getroffen und dann hat sie wieder geknistert zwischen uns beiden. Und dann haben wir wieder eine neue Beziehung angefangen. So, und jetzt hat sich herausgestellt, dass sie in der ganzen Zeit von September bis jetzt mit ihrem Ex-Freund noch zusammen war. Hör mal, du wirst aber auch nicht klug, ne? Was fängst du denn immer wieder mit dieser Frau was an, die dich so arscht? Verstehe ich nicht. Ja, am Anfang war das ja noch nicht so. Am Anfang war ja, ja eigentlich aber du erzählst, Problem. Ja, nun gut, aber du erzählst ja seit eine dreijährige Geschichte schon mit dem Kind, ja, und dass ich damals schon nicht richtig und Vaterschaftstest und hin und her und ja. Das ist ja nun kein neues Phänomen, dass mit der Frau offensichtlich nicht was stimmt. Warum fängst du denn immer wieder was mit der an? Ja, weiß ich auch nicht so genau. Jetzt belügt sie und betrügt sie dich schon wieder. Ja. Da scheint doch so grundlegend was falsch zu sein, dass nach so vielen Jahren, die auch wahrscheinlich nicht mehr veränderbar ist, die ist einfach so. Da gibt es wahrscheinlich nur die Lösung, sich von der Frau zu trennen. Mhm. Das ist ja, ja, eine Frage, ich sage ich jetzt mal so. Ja. Nur das Problem ist, sie ist wahrscheinlich jetzt von mir schwanger. Mhm. Wahrscheinlich. Ja, sie hat also gesagt, dass ihre Periode nicht gekommen wäre, sie wäre 2 Wochen überfällig. Daraufhin hat sie einen Schwangerschaftstest gemacht, der wäre positiv gewesen. Dann ist sie zu ihrem Frauenarzt gegangen und der hat zu ihr gesagt, sie soll noch 2 Wochen warten, dann könnte man das besser feststellen. Mhm. Und die 2 Wochen sind jetzt fast um. Also ich würde an eurer Stelle erstmal ein bisschen auf Distanz gehen und wenn das nicht klappt, würde ich zumindest für 1, 2, 3 Sitzungen mal eine Paarberatung aufsuchen, ja, damit eine neutrale Person euch etwas entknäuelt. Das ist ja alles sehr, ja, sehr verrückt und sehr wirr und damit, ja, du auch mehr Klarheit bekommst. Ja. Würde ich es empfehlen, Dirk. Ich war schon so oft von ihr enttäuscht worden und dann habe, mhm, ich auch schon mehrmals Schluss gemacht jetzt. Und sie, Dirk, kommt aber immer wieder an, ne? Okay. Ich verabschiede mich jetzt und... Alles klar. Okay, ciao. Danke dir. Tschüss. So, meine lieben Fernsehzuschauer, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live-Talk-Radio. 10 Minuten Verspätung. Ich bitte, das zu entschuldigen. Und wir steigen ein mit einer kleinen Rückmeldung zur Sendung von gestern. Und da schreibt der Ralf aus Ulm mir: Domian, deine erste Anruferin gestern war unerträglich. Eine absolute Heulsuse. Die hättest du früher rausschmeißen sollen. Sehe ich auch so. Aber hinterher ist man immer klüger. Thomas ist hoffentlich keine Heulsuse. 33 ja. Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, ich glaube, ich habe gestern eine der peinlichsten Situationen erlebt, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Peinliche Situationen sind ja immer für die nicht betroffen sind, lustig und interessant zu hören. Ja, ich weiß. Somit bin ich jetzt sehr interessiert, was passiert ist. Ja, folgendes. Ganz kurz die Vorgeschichte. Ich bin Stomaträger, das heißt, ich habe einen künstlichen Darmausgang. Ja. So seit 15 Jahren inzwischen, nein, seit 14 Jahren inzwischen, krankheitsbedingt, also kein Krebs oder so. Ich, mhm, habe eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, bin mehrfach am Darm operiert worden, mhm, und irgendwann, vor 14 Jahren war es dann soweit, ich bekam, mhm, künstlichen Darmausgang. Im jungen Alter von 21, von 19, ne? Damals von 19 Jahren, ja. Wie heißt die Erkrankung? Das ist ein Morbus Crohn, mhm. Mhm. Also eine chronische Darmerkrankung, mhm, aber das nur ganz kurz zur Vorgeschichte. Mhm. So, vor 14 Jahren bekam ich dann halt einen künstlichen Darmausgang, was für die, die es nicht kennen, so aussieht, also in Höhe des Blinddarms etwa, tritt der Darm dann aus dem Körper aus. Mhm. Kann man sich so vorstellen wie ein Bauchnabel etwas, der etwas nach vorne gezogen ist. Und damit man das Ganze verschließt, kommt darüber eine Platte. Und da hängt halt ein Beutel dran. Das ist eine Klebefläche auf einer Platte und da hängt ein Beutel dran. Also das Ganze wird mit einer Klebefläche verklebt, jedes genau, Mal. Genau, das kommt da drüber. Wenn man diese Klebefläche abzieht, ist das alles offen, ne? Also man kann quasi in den Darm hineinfühlen, auch wenn man das würde wollen. Könnte da reinfühlen, mhm, ja. Es gibt keinen Schließmuskel. Kein Schließmuskel, gar nicht. Es fließt so raus, wie es halt verdaut wird. Genau, ne? ja, so. Und der Beutel, auch das vielleicht nur zur Grundsatzerklärung, wie groß ist der Beutel? Den gibt es in verschiedenen Ausführungen, mhm, so je nach Gelegenheit, wenn man schwimmen gehen will, natürlich einen ganz kleinen, mhm, nur was zum Abdecken. Und so tagsüber nimmt man einen etwas größeren, wo dann halt auch was reinpasst, dass man so gemütlich den Weg zur nächsten Toilette findet. Wie groß ist der? Kann man sich vielleicht so ein halbes DIN A4 Blatt? So? Nee, weniger. Nochmal geteilt. So, ne? So etwa. Mhm. Genau, ne? So ist das so, sagen wir mal, so 350 Milliliter maximal rein. Mhm. Ist der Beutel so gut abgedichtet, dass man das nicht riecht, wenn... Nein, wenn, gar nichts. Gar nichts. Mhm. So, also das ist absolut dicht. Mhm. Da ist die Klebefläche ist von Fabrik her fest verbunden, mhm, mit dem Beutel. So. Mhm. Die einzige Schwachstelle ist eine Klammer unten dran, um das Ganze zu entleeren. Muss man da nicht tierisch aufpassen und dass man sich eine Infektion holt? Muss es nicht sehr, sehr ordentlich immer gereinigt werden? Und ja, das muss schon gut sauber gemacht werden, mhm, weil der Darminhalt, also der Stuhlgang auf der Haut, wenn er auf die Haut trifft, wenn es nicht genau aufgeklebt ist, ist natürlich auch sehr aggressiv und führt dann zu Entzündungen. Also das bedarf schon natürlich sehr guter Pflege. So, das ist die Vorgeschichte. Das ist die Vorgeschichte. Also einen solchen künstlichen Darmausgang habe ich halt, der, den sich alle wahrscheinlich furchtbar schlimm vorstellen, aber in der Tat absolut leicht zu handhaben ist. Und du kannst damit gut leben? Ich komme damit prima zurecht, ja. So. Und das Schlimmste, was sich ein Mensch mit künstlichem Darmausgang eigentlich vorstellen kann, das geht dann schon auf den Krankenhausfluren los, weil auf den Chirurgien, da sind die, trifft man natürlich auch auf andere Patienten. So, das Schlimmste an Horrorvisionen ist, wenn das Ganze mal platzt. Und eigentlich kann das ja gar nicht platzen. So ein Beutel könnte perforieren vielleicht. Ist ja kein Gummi, was platzen könnte oder so. Dann würde es leicht undicht, ja, dann würde man immer noch irgendwie den Weg finden. Oder was? Ist aus Plastik, ne, dieser Beutel? Ja, Kunststoff. Irgendein Kunststoffzeug, ja. So ein knitterfreies Material. So. Aber kann eigentlich in der Tat nicht platzen. Das Einzige, was schon mal passieren könnte, theoretisch, ist, dass das Ganze unter die Klebefläche kommt. Aber auch das, ne, zwar mir schon mal passiert nachts, aber ne, dann geht's langsam, aber ist keine Explosion so. Halt. Was ist jetzt gestern so. Peinliches passiert? Das super Peinliche, was passieren kann, ist halt, wenn so ein Ding mal wirklich platzen würde. Geplatzt ist es nicht. Aber was ich noch nie gehört habe, ist, dass so eine Klammer einen Materialfehler hat und einfach nicht funktioniert. So. Und mir ist gestern passiert, ich selber sitze im Büro mit einer Kollegin und noch jemand anders im Büro, stehe auf und ja, was passiert ist, es ergießt sich ein Strom aus Darminhalt. So. In deine Unterhose rein? In meine Unterhose rein, direkt von meiner Unterhose, in meine Schuhe, in mein Büro rein. Ach, ne? So, also man stelle sich... Wie viele Leute waren im Büro? Zwei Stück. Zwei Leute. So. Die das sofort gemerkt haben? Ja, das ist dann also nicht zu überriechen. Also de facto und... Weil also, die Klammer, die das verschließt, war aufgesprungen, wie auch die immer. Die Klammer, warum? Die das verschließt, ne, die hat gehalten normalerweise oder hält normalerweise. So, in dem Moment kam aber, als ich aufstand, sehr viel Darminhalt heraus und es ergoss sich also in der Tat bis über meine Schuhe, bis in mein Büro. Oh, scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe noch nach einem anderen Wort gesucht, aber so muss man sagen. Das ist nur wirklich in der Tat äußerst peinlich. Das ist so das super Peinlichste, was man sich vorstellt. Was hast du gesagt? Ich habe erstmal ungefähr eine Sekunde geguckt. Für mich war dann sofort klar, was passiert war. Obwohl ich es überhaupt noch nicht verstehen konnte, habe lediglich meinen Schlüssel genommen, habe zum Glück immer ein Handy am Gürtel, bin raus und habe mich verabschiedet. Ich erkläre das später. So. Also die wissen gar nicht, dass du einen künstlichen Darmausgang hast, die Dachte Kollegen. Ich, wussten die nicht bisher. Ne? Wussten sie doch. Also, ja, wussten sie doch. Also man kann es ja irgendwie möglicherweise doch nicht geheim also halten. Musstest du letztendlich ja nach Hause duschen und dich ganz neu anziehen? Genau, ich habe Folgendes gemacht. Ich habe sofort zu Hause meine Mutter angerufen, die glücklicherweise zu Hause war, habe darum gebeten, mich zu meiner Wohnung zu fahren, habe da in Windeseile geduscht, habe die gleiche Garnitur, die ich zufällig nochmal sauber im Schrank hatte, Hose, Schlips, Hemd, wieder angezogen. Und bin innerhalb von 25 Minuten wieder im Büro gewesen. So, und dann die erste Konfrontation mit den Leuten. Was hast du da gesagt? Was haben die gesagt? Wie ging das? Ja, ich hatte ja zwischenzeitlich schon mit meiner sehr, sehr netten Kollegin im Büro telefoniert, die ich weiß 100%, die für alles Verständnis hat. So, und habe gesagt, also ich erkläre das wirklich später. Die hat mir aber schon die Rückmeldung gegeben, oh, das ist gar nicht so schlimm, das machen wir jetzt schon irgendwie. Und hatten den Hausmeister angerufen, der dann rapzapp mit so einem Feuchtstaubsauger kam. War das ein Teppichboden? Genau, Teppichboden. Ja, so ein Vielläuferboden halt. Ne? Also war es gar kein großes Ding mehr, als du dann in die Firma zurückkamst? Nee, war gar nicht so. Also, aber sehr nette Kollegen hast du da, ne? Die da so cool Kollegen. Mit umgehen. Ne? Ja, so super nette Kollegen, so muss ich also sagen. Die also, dann also auch, da sagen wir überhaupt nichts von. Ja. Ne? Also so unter drei Leuten. Nur also, muss man dazu natürlich sagen, mitten im Büro, ein wirklicher Haufen. Ist wirklich, war es denn wirklich, war es wenigstens nicht so ganz dünn? Ja, selbstverständlich ist das dünn. Was ist ja nun selbstverständlich? Wie selbstverständlich? Ist es immer dünn? Das ist, also, wenn man, ja, kommt drauf an. Ne? Es gibt also auch... Nein, die Frage ist berechtigt. Ist, wenn man einen künstlichen Darmausgang hat, ist es immer dann dünn? Mit Dickdarmanteil, wenn man also noch Dickdarm hat, so, so, dann dickt der Darm das ganz normal ein, dann kommt so relativ normal raus, wie auch. Hast du einen Dickdarmanteil noch? Bei mir ist also ganz wenig Dickdarmanteil, das heißt. Ach so, es ist immer ganz dünn. Es ist sowieso also immer ganz dünn. Mhm. So. Und das kann man natürlich vom Geruch her überhaupt nicht verhindern. Mhm. So hatten einige dann schon gefragt. Mhm. Und einer hat dann die Antwort bekommen, wir hatten einen Hund im Büro, der hat keinen gemacht. Also eine peinliche Situation, die sich aber sehr, sehr nett aufgelöst hat. Die sich also wirklich super. Du hast tolle Kollegen und es wird wahrscheinlich auch nicht normal passieren, weil die Dinger ja eigentlich. Statistisch habe ich das jetzt alles überlebt, was man schlimmstenfalls erleben also, kann. Also ich sage mal, beim 300. Geburtstag passiert es vielleicht dann nochmal. Na, dann ist es auch egal. Thomas, das war eine doch eigentlich auch noch wieder eine nette Geschichte, ne? Eigentlich schon. Eigentlich und, schon. Sollte man eigentlich dann auch mitnehmen, dass es ja selbstverständlich viele peinliche Sachen gibt, aber je nachdem, wie man damit umgeht. Na klar. So nette Kollegen hat, wie ich die dann glücklicherweise hatte, war es dann gar kein Problem mehr fast. Alles Gute, grüß die Kollegen. Alles klar, schönen Dank. Tschüss. Noch eine Rückmeldung zu gestern von Frank und der schreibt, Domian, die Familie, die ihr ganzes Geld verzockt, hatten wir ja gestern. Die ist doch nur krank. Die sollten mal beide zur Therapie gehen. Unser Eins muss jeden Pfennig dreimal rumdrehen, um zu leben. Und die verzocken das ganze Geld, obwohl sie, die Dame, mit der du gesprochen hast, keine Arbeit hat. Das ist doch das Allerletzte in meinen Augen, meint der Frank. Mhm. Sandra ist dran. Und Sandra ist 25 Jahre alt. Grüß dich. Jawohl. Tja, da kann ich den Leuten vorher eigentlich nur recht geben. Erstmal der Frau, die das sagt mit dem Geld. Ja, das finde ich schon mal sehr gut. Bevor man es mal verzockt, sollte man es erstmal haben, sage ich mal. Ja. Und zweitens, so Leute mit künstlichem Darmausgang kenne ich auch und finde ich gut, dass er da immer noch seinen Humor beibehält. Fand ich auch sehr nett. Auf jeden Fall. Ja, jetzt aber jetzt zu dir. Thema. Ja, genau. Ja, eigentlich habe ich schon mit deinen zwei netten Leuten sehr gut geredet. Und zwar geht es darum, also ich habe jemanden kennengelernt von einer Datingline, also wirklich nur eine Datingline, nicht so eine Sex. Nein, also es ist was gewesen, wo man als Frau umsonst anrufen kann. Ich habe da einmal, sage ich mal, just for fun angerufen und gerade den richtigen kennengelernt, sage ich mal, der hat mich heute besucht. Ach, einfach mal einmal so angerufen und... Ja, nicht einmal, also es ging jetzt über 2 Monate. Ja, aber du hast ihn damals direkt dann, du hast einmal angerufen und just for fun, weswegen auch sonst, und hast, ja, ihn, gleich, also, hast ihn gleich kennengelernt. Ja, um das zu erklären, es geht eigentlich dann nur so Mailbox. Prinzip. Ja, und irgendwann war uns das zu blöde, weil uns die Frau dann immer abgewürgt hat, mitten im Gespräch. Wir haben dann ein bisschen länger gebraucht. Ja, obwohl das eigentlich nicht so mein Stil ist, hat er mir seine Nummer gegeben. Und ja, so sind wir auch eigentlich verblieben. So Handy, SMS und alles Mögliche. So, das ging dann so ein paar Wochen, ein paar Monate so? Ja, bis auch heute bei mir vor der Tür stand. Heute stand er vor der Tür. Heute, ja. Zum ersten Mal. Ist das also noch ganz warm und alles ganz frisch? Hattest du denn vorher schon ein Bild von ihm? Nein. Gar nichts. Dann ist das ja nun besonders spannend. Wir kennen natürlich, dazu muss ich sagen, ich bin gebunden, also habe einen Freund seit 7 Jahren. Aha. Ja, das macht das alles ein bisschen schwieriger, sage ich mal. Aber du wohnst alleine? Nein, mit ihm zusammen, in unserem Haus, Häuschen. Und dann lässt du diesen anderen Mann in das Haus dazu kommen? Ja, aber das war halt wirklich, sag ich mal, mehr oder weniger auf Freundschaftsbasis. Also es war nie irgendwie die Rede von irgendwelchen sexuellen Sachen. Oder so. Auf Freundschaftsbasis, da lachen ja alle. Zwei Freunde und das hat sich halt irgendwann mal so ergeben. Wo ist dein Freund heute? Bitte? Wo war dein Freund heute? Der war zur Frühschicht. Der war zur Frühschicht. Und dann kam der andere Mann. Ja, aber unverhofft. Also das war nicht geplant. Aber du hast ihm doch die Adresse gegeben, ne? Ja, na logisch. Ja, logisch. Aber wieso? Was heißt logisch? Also ich wollte ihm mal schreiben, weil das ja mit SMS auch ein bisschen teuer ist. Ne? Und dann war das ein Zufall, dass dein Freund nicht da war, als er vorbeikam? Ja, er wusste das schon, ne? Sag ich mal. Aber es war nicht vereinbart, dass er vorbeikommen sollte. Nein, um Gottes Willen. So, er stand ja zufällig vor der Tür. Ich jetzt hier nicht anrufen. Er stand ja zufällig vor der Tür. Der Freund war in der Frühschicht. Ja. Frage Nummer 1, wie hat er dir gefallen, äußerlich? Sehr gut. Sehr gut. Frage Nummer 2, wart ihr heute in der Kiste, ihr beiden? Ja, nicht unbedingt. Na, was heißt denn das? Lagt ihr nackt nebeneinander? Nee, nicht ganz. Nicht ganz. Hast du dein bestes Stück angefasst? Nein. Nein. Aber ihr habt geknutscht und es gab schon so einige erotische. Ja, genau, Annäherung. Sagen wir es mal so. Und ihr musstet euch beeilen, damit dein Freund nicht. Ja, nicht beeilen, nicht, nee. Aber er war sowieso noch auf der Durchreise nach Berlin. So, Sandra. Jetzt haben wir den Salat, ne? Ja. Du hast einen Freund, mit dem du 7 Jahre zusammen bist. Ihr habt ein Haus zusammen sogar. Ja. Er wohnt in einem Haus. Das sagen wir ab, also abtragmäßig, ne? Ja. Und jetzt war dieser Mann da. Und nu? Das wollte ich eigentlich von dir wissen. Ja. Also, beziehungsweise. Ja, also. Dazu muss ich noch mal eins sagen. Also nach diesen 7 Jahren, sag ich mal, ist eigentlich, sag ich mal, das Sexuelle wie auch, sag ich mal, dieser Kuschelfaktor überhaupt nicht mehr da. Mhm. Und ich sag mal, irgendwo hat mir das auch dann nicht so dolle leid getan, sag ich mal, ne? Er ist überhaupt nicht mehr da. Das heißt, du schläfst mit deinem langjährigen Freund gar nicht mehr? Kaum. Kaum. Und wenn, dann ist es die ganz langweilige 0815. Ja, so sieht's aus. So 2-5-Minuten-Nummer und. Ne, sag ich mal. Gut, das ist natürlich ein Problem, was sehr viele Pärchen haben, die länger zusammen sind. Das ist ja fast alle Pärchen haben das ja. Was man so hört. Ja, sage ich mir auch. Ich habe mir auch nie Gedanken drüber gemacht. Ja, gut, aber das Problem ist natürlich, wie man jetzt damit umgeht. Ne? Genau. Jetzt bist du deinem Freund heute fremdgegangen. Das müssen wir so sagen. Ja, doch. So, wenn es auch nicht zum vollendeten Kohl... Das ist mir auch nie passiert, sowas. Und ja. Ich würde jedem Vogel zeigen, der mir sowas erzählt. Ja. Also. Es ist nicht zum vollendeten Koitus gekommen, aber... Nein, nein. Naja, aber das ist ja völlig egal jetzt. Ja, eben, aber allein schon, ich sag mal, ich habe mich auch nicht unwohl gefühlt, sage ich mal. Ne? Jetzt... Ja, genau. Jetzt willst du mit dem Mann erstmal weiter Kontakt halten, telefonisch? Ach, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Jo. Bist du gar ein bisschen in dem verknallt? Jo, denke ich schon, klar. Allein schon vom Telefon her sehr viel Sympathie rübergekommen. Ihr habt euch viel unterhalten. Ihr kennt euch mittlerweile schon sehr gut. Ja, genau. Ja, über Sachen, die mein Freund bis heute noch nicht interessiert haben, sage ich mal. Die kann er in 2 Monaten, sage ich mal. Ne? Ist er denn gebunden? Auch gebunden? Nein. Er ist frei. Also er ist besser als du. Wie alt ist er? Du bist 25? 32. Also wunderbar, ne? Eigentlich so von... Er wohnt doch ein bisschen weiter weg. Wie weit wohnt er entfernt? 200 Kilometer ungefähr. So. Ist eine skurrile Geschichte, was da nur passiert ist, oder vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich, aber letztendlich kann es natürlich nicht lange so laufen, ne? Und so weitergehen. Genau. Weil du... letztendlich deinem Freund ja auch nicht mehr klar gegenübertreten kannst. Das ist auch nicht mein Ding. Also, aber wenn du selbst sagst, dass das im Bett und was die Zärtlichkeit anbelangt, nicht mehr so läuft. Nee, absolut. Warum bist du mit ihm zusammen dann noch? Gute Frage. Weil eigentlich so das meiste stimmt und ich eigentlich gedacht habe, so nach 7 Jahren, das ist halt nicht mehr irgendwie so. Aber... Da ich eigentlich ein Typ bin, der eigentlich so mehr so das Kuschelige mag, so. Also selbst das Kuscheln gelingt nicht mehr so? Wenn man selber ewig dran arbeiten muss, macht es ja irgendwann keinen Spaß mehr, sage ich mal. Also eher seid ihr auch Bruder und Schwesterchen? Genau, so ungefähr. Und könntet eigentlich auch gute Freunde sein, ne? Genau. Bis jetzt konnte ich ja immer damit leben, aber... Könntest du dir denn vorstellen, ihm das vorzuschlagen, dass ihr auf der Basis einer guten Freundschaft sehr eng verbunden bleibt, aber die Beziehung letztendlich aufkündigt? Ja, so soll das jetzt meinem jetzigen Freund sagen, meinst du jetzt? Oder? Ja, ich meine, ich habe schon mal Andeutungen gemacht, dass das irgendwie so nicht weitergehen kann, weil ich eigentlich, ne? Ich bin ja auch 5 Jahre jünger wie mein Freund und... tja, hab halt gedacht, dass es irgendwo nicht so weitergehen kann, ne? Und angedroht habe ich ihm das schon. Wie hat er denn darauf reagiert? Bitte? Wie hat er denn darauf reagiert? Ja, irgendwo traut er mir das auch nicht zu, sage ich mal, ne? Also ich finde, wenn man grundsätzlich so unzufrieden ist, was das Erotische anbelangt, was die Zärtlichkeit anbelangt, was die Sexualität anbelangt, wenn man eigentlich schon sagt, wir sind nur gute Freunde, wir sind wie Bruder und Schwester, dann ist das eigentlich auch ein klares Urteil, dass es keine Beziehung mehr ist. Und dann muss man eigentlich auch so viel Courage haben und sagen, pass auf, komm, lass es uns beenden. Ich hab's ja schon mal beendet. Es ist, ja gut, dann, vor einem guten Jahr. Ja, dann mach's halt nochmal, es ist fairer. Und wenn du solche Dinge machst, wie mit dem Mann heute von der Dating-Line. Ich kann nicht hintergehen, um Gottes Willen. Ja, aber das ist ja auch ein Signal, dass du grundunzufrieden bist, ne? Das sagt ja was aus, dass du dich auf so etwas eingelassen hast. Und wenn du dann auch noch sagst, es war sogar schön, es hat mir gefallen. Ja, war halt unverhofft, also, aber ich kann nicht sagen, dass es Mist war, ne? Ja. Also letztendlich muss es auf eine Konsequenz hinauslaufen, was dich und deinen Freund anbelangt, nämlich eine Trennung, finde ich. Ja, denke ich. Habe ich eigentlich auch gedacht, nur muss muss ja halt noch mit jemandem da sprechen, denke ich mal, darüber. Und mit vielen. Ich habe ja, auch klar. mit vielen Freundinnen geredet. Aber jetzt haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Hol dir viele Meinungen ein. Ich finde, das ist auch gut. Da darf man nicht auf einen hören. Da muss man viele Leute. Ja, hoffe ich eigentlich viel auf meinen Freundeskreis, weil die mich ja doch, glaube ich, besser kennen und ihn auch, ne? Ich wünsche eine richtige Entscheidung und vor allen Dingen eine baldige Entscheidung, Sandra. Ja, brauche ich auch. Alles Gute. Okay, und tschüss. Auf jeden Fall ist eine toffe Sendung. Ne? Dankeschön. Tschüss. Und tschüss. Thorsten, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Thorsten. Dein Thema? Ja, mein Thema ist, ich habe 10 Jahre lang offen schwul gelebt und lebe seit einiger Zeit mit einer Frau zusammen, die ein kleines Kind hat und fühle mich in dieser Beziehung wirklich verdammt wohl. Also du bist jetzt, du hast jetzt ein Coming In und out, irgendwie anders. Ja, richtig. Ein Coming out zum Heterosexuellen. Richtig. Also ihr schlaft auch richtig miteinander, das ist eine richtige, ordentliche Beziehung, die ihr da führt. Richtig. Das Kind ist aber nicht von dir. Nein, das ist nicht von mir. Wie lange bist du jetzt mit der Frau zusammen? Wir sind jetzt circa 4 Wochen zusammen. Na, das ist ja noch sehr, das ist ja noch sehr frisch. Da können wir noch gar nicht richtig endgültig reden. Ja, eigentlich doch. Doch. Hast du denn bisher gedacht, dass du so hundertprozentig schwul bist? Oder gab es immer wieder so Anflüge in dir, dass du auch Frauen interessant und attraktiv fandest? Es gab damals eigentlich irgendwie so Anflüge. Ich habe auch nach Frauen geschaut, natürlich. Zwar sage ich mal, ich bin in den ganzen Männerbeziehungen, die ich hatte, sehr unglücklich gewesen. Lag es an den Männern oder lag es an der Sexualität? Ich sag mal, es lag eigentlich an den Männern. Ich bin also nur ausgenutzt worden und betrogen worden und belogen worden. Hab mich dann vor 1,5 Jahren dazu entschieden, zu meinem Ex-Freund zu ziehen, nach Burg auf Fehmarn, an die Ostsee. Wie romantisch. Ja, es war schön. Die Insel ist verdammt schön. Aber irgendwie hat dann alles nicht so hingehauen. Und die Frau, mit der ich jetzt zusammen bin, kenne ich schon einige Jahre lang. Wir wussten aber damals nicht, dass wir uns irgendwie zusammen da recht mal verliebt haben. Wir waren nur normale Freunde. Und dann kam es von heute auf morgen, ich sollte eigentlich für die Kleine, für meine jetzige in Anführungszeichen Tochter, ein Patenonkel werden. Ich bin zwar nicht der Erzeuger, aber ich bin für die Kleine doch der Papa. Darf ich mal was Ketzerisches fragen? Ja, klar. Kann es sein, dass du vielleicht erst in die Arme dieser Frau geflüchtet bist, weil du so viel Pech mit den Männern hattest? Einfach aus Frust? Nein. Das nicht? Also, ich sag mal so, ich war vor, bevor mein Coming-out war, war ich mit einer Frau zusammen. Die war damals schwanger von mir. Sie hat damals abgetrieben in Holland. Und ich weiß nicht, irgendwie war das für meine Seele irgendwie ein Knack. Ich habe mich damals in eine Scheinwelt reingeflüchtet, bin dann zu den Männern übergegangen. Und das war eben dann auch eine Scheinwelt. Warum war das eine Scheinwelt? Ja, ich habe gedacht, weiß ich, die Frauen, die kommen mit mir nicht zurecht oder ich komme mit den Frauen nicht zurecht. Aber weißt du, Thorsten, ich finde es so schrecklich, in unserer Welt, in der wir leben, dass die Menschen sich immer in Kästchen einordnen müssen. Da gibt es die Homosexuellen, da gibt es die Heterosexuellen. Und wenn einer nicht klar zuzuordnen ist, ist gleich großer Aufschrei und großes Theater und man unterstellt dieses und jenes. Kannst du denn für dich nicht einfach so akzeptieren, dass du offensichtlich ein durch und durch bisexueller Mensch bist, der jetzt eine Frau liebt und ist doch toll und diese Liebe jetzt auch mit der Frau genießen sollte und leben sollte? Das heißt doch nicht, dass die andere Welt, die du auch gelebt hast, falsch ist oder dass die eine Illusion vielleicht nur war oder ein Konstrukt. Domian, ich sag mal so, die Welt, wo ich damals mit den Männern zusammengelebt habe, die war nicht falsch. Und ich habe beim besten Willen auch nichts gegen Homosexuelle. Das beim besten Willen nicht. Nur bei mir im Körper hat sich irgendwas umgestellt, dass ich wirklich nur auf, sage ich mal in Anführungszeichen, nur auf Frauen stehe. Und ich liebe meine jetzige, in Anführungszeichen, Frau und Tochter über alles. Aber das ist doch wunderbar. Es ist doch gar kein Problem. Nimm es doch so, wie es ist und lebe es und genieße es. So ja, wie ich tausend Geschichten gehört habe, schon umgekehrt, wo Männer, die sehr lange heterosexuell gelebt haben, wie durch ein Wunder oder durch irgendwas plötzlich merken, dass sie auf Männer stehen. So kann es doch eben auch andersrum sein. Es ist doch in Ordnung. Macht dir denn die Sexualität mit deiner Freundin auch so richtig Spaß? Ist es richtig geil für dich? Ja. Ja, ist doch wunderbar. Das ist also wirklich ein wunderbares Leben. Ja, ist doch toll. Gratulation. Danke dir. Da gibt's gar nichts mehr zu reden. Ne? Ich finde, dass du dass du Glück einfach hast. Jetzt hast du eine tolle Frau und gleichzeitig hast du ein Kind. Was willst du mehr? Richtig. Und ich sag mal, diese Kleine, die hält mich also dermaßen aufrecht. Ich bin, sag ich mal, von Berufsleben und finanziell nicht gerade so gut bewandert. Aber ich habe auch schon einige Selbstmordversuche hinter mir gehabt früher, weil ich eben mit den Männerbeziehungen nicht zurechtkam. Aber diese Frau und diese Kleine, die halten mich wirklich aufrecht. Du machst mich doch ein bisschen stutzig, dass du mich überhaupt angerufen hast. Warum hast du es eigentlich gemacht? Siehst du das Ganze doch problematisch oder warum hast du angerufen? Nein, ich wollte einfach mal darüber reden. Mhm. Mit einer wirklich unbeteiligten Person. Mhm. Mhm. Was sagen denn so deine alten Kumpels von früher, die schwulen Kumpels? Sagen die, du spinnst oder sagen die auch, okay, toll, mach es? Ja, ich sag mal so teils, teils. Also manche sagen, du kannst nicht 10 Jahre schwul gewesen sein und von jetzt auf gleich hast du eine Frau mit einem Kind, das klappt einfach nicht. Siehst du, da haben wir es wieder, ne, mit den Kästchen, diesen verdammten Kästchen. Ja. Warum nicht? Warum kann das nicht klappen? Und die anderen sagen, die freuen sich einfach. Mhm. Mhm. Die finden das prima. Mhm. Ja, dann bleibt mir, das sind ja nun gerade erst 4 Wochen, deswegen war ich gerade so ein bisschen skeptisch, ob das dann nur schon solide genug ist, um darüber eine Aussage zu machen. Aber wenn du es jetzt so sagst, glaube ich das und wünsche dir natürlich, dir und euch, alles Gute, dass es eine lange, tolle Beziehung wird. Ich danke dir, Domian. Und grüß die Freundin von mir herzlich. Mach ich. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. 1.36 Uhr. Hier habe ich noch einen schönen Brief bekommen. Den will ich euch doch mal vortragen. Es schreibt ein Wilhelm aus Waltrop. Sehr geehrte Damen und Herren, in der Sendung Ärztepfusch bei Domian kam eine junge Frau zu Wort, die sich ihre Brüste hat vergrößern lassen. Ich habe für derartige, unsinnige Eingriffe kein Verständnis. Sehen vergrößerte Brüste nicht fast immer sehr auffällig aus? Fragt Wilhelm. Wie arm muss Mann großgeschrieben sein, dass er so etwas seiner Frau oder Partnerin zumutet? Beiliegend sende ich ein Foto, das zeigt, dass eine Frau, auch wenn als Model tätig, keine Brustvergrößerung braucht. Und dieses Foto möchte ich euch jetzt gerne zeigen und den Radiozuhörern beschreibe ich es. Es ist ein Werbefoto für Dessous und dieses Model, dessen Gesicht man leider nicht sehen kann, hat in der Tat nur kleine Brüste, aber es ist alles sehr schön. Und Wilhelm meint, dass das doch der beste Beweis dafür ist, dass man sich nicht operieren lassen sollte. Übrigens war ich ganz erstaunt. Dieses Modell hier heißt Avero. Und der Bügel-BH kostet 125 Mark für so ein Läppchen. 125 Mark. Das Lip, was kostet der? 75 Mark. Gibt's in den Farben Weiß, Champagner und Schwarz. Ich würde Schwarz bestellen. Aber 125 Mark. Uiuiui. Also das war die Meinung von meinem treuen Zuschauer Wilhelm. Petra, 43 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Petra, was ist dein Thema? Ja, jetzt muss ich erst einmal schimpfen mit dir. Ach, dann leg aber los. Ja, dein Freakhold, da stellst du einen Hirsch dafür, aber ich komme jetzt bei dir auf eine Hotline raus. Wie auf der Hotline raus? Ja, Hotline. 1Live-Hotline. Ich habe nicht die Macht, hier im WDR diese Worte zu verändern. Ich finde es grauselig. Ich finde, dass wir überschwemmt werden mit englischen Begriffen. Und ich finde es ätzend und zum Kotzen, muss ich euch sagen. Ja. Ich kann leider da nichts gegen. Ich bin ein kleines Licht hier. Ich kann das nicht verändern. Ja, gut. Dann lass deinen Hirsch stehen. Ja, den lasse ich extra stehen. Das ist mein kleiner Protest gegen dieses Freakall. Nee, also mir geht es jetzt darum, es wird ja immer so viel über Sex und alles mögliche geredet, dass ich lebe jetzt seit 5,5 Jahren nicht sexlos, aber zumindest nicht Sex mit einem Mann. Sondern? Was? Sondern, also kein Sex mit einem Mann, sondern? Nee, ich lebe seit 9 Jahren mit einem Mann zusammen. Mhm. Da ist leider Gottes an Schizophrenie erkrankt und da gibt es nun die verschiedensten Verlaufsformen. Also er hat dann ganz massiv unter Verfolgungswahn gelitten. Mhm. Ist medikamentös unwahrscheinlich gut eingestellt. Das was ist eingestellt? Medikamentös. Gut eingestellt. Mhm. Plus das hat eben, kommt selten vor, aber es kommt eben vor, eben auch diese scheiß Nebenwirkung. Er hat definitiv keine Lust mehr. Das bedeutet, seit 5 Jahren sagst du keinen Sex mehr überhaupt? Ja, nee, doch mit mir selber. Mit dir selber, ja gut, ja, klar, ja, aber nicht mit deinem Mann oder mit einem Mann. Mhm. Also der Kuschelfaktor kommt nicht zu kurz, das geht auch mit Küsschen und, und Schmusen, aber da läuft eben nun definitiv überhaupt. Kannst du damit gut leben oder macht es dir schon Probleme? Das kommt schon mitunter arg Frust auf. Mhm. Ja, und da hat mein Mann mitunter auch arg zu leiden. Ich bin nämlich ein gnadenloser Zyniker. Was ich ihm damit unter um die Ohren hau, also er weiß, dass es nicht bös gemeint ist, aber manchmal muss das halt raus. Mhm. Gab es da schon mal Momente, dass du dachtest, ich gehe fremd, ich hole mir jemand anderen? Ja, sicher, im Gedanken durchgespielt, mit Sicherheit schon, ja. Mhm. Ist das auch ein Thema zwischen euch? Dass das haben wir auch angesprochen, ja. Und da wird es mal nicht mal für übel nehmen. Mhm. Aber das richtige Mannsbild ist mir dafür noch nicht über uns gelaufen. Ja, das ist ein bisschen wählerisch. Ja, ist ja auch richtig so. Du sollst ja nicht jeden nehmen, der über den Weg läuft. Ich bin auch ein bisschen schwer zu handeln. Ja, merke ich schon. Kann ich, eine selbstbewusste Frau, ne? Ein bisschen kantig, mit Widerhaken, aber charmant. Ja, gut, das liegt mit Sicherheit auch an meinem Beruf und an meinem Lebensweg, ja. Was machst du vom Beruf? Ich bin gelernter Autoschlosser, habe meinen Kfz-Meister und heute arbeite ich als selbstständiger Fahrlehrer. Ach, das ist ja schräg. Ja, da muss man ja nur wirklich selbstbewusst sein, ne? Wenn du Fahrlehrerin bist. Ja, es ist, wie gesagt, ist ein vollkommen untypischer Lebensweg für eine Frau. Autoschlosserin? Ja. Du kommst aus den neuen Bundesländern, ne? Ich komme aus den neuen Bundesländern. Weißt du, woran ich das merke? Woran? Ja, das merke ich, weil die Leute in den neuen Bundesländern die weiblichen Formen nicht so gebrauchen. Die sagen, Frauen sagen, ich habe Autoschlosser gelernt. Und hier sagt man eher, ich bin Kfz-Mechaniker. Mechanikerin, sagen die hier, die Leute. Ja, na mein Gott, nee, also den Beruf des Kfz-Mechanikers oder Mechanikerin, den gab es damals nicht. Ja, ich meinte jetzt, durch die Inform, dadurch ist mir aufgefallen. Ja, also als Fahrschullehrerin bist du natürlich, musst du eine taffe Frau sein. Aber da lernst du doch ständig Männer kennen und wahrscheinlich auch ziemlich knackige Burschen, oder? Ja, na gut, ich bin 43, mit so einem 17-Jährigen kann ich nicht viel anfangen. Ja, machen, es gibt auch Ältere, die Führerschein machen. Sicher, bloß da musst du auch wieder irgendwo ein bisschen trennen, berufliche Kompetenz und private. Ja. Also so ein wird nicht auf die Schiene laufen, Ausnutzung abhängig. Natürlich, auch, wie klar. Das so bei Lehrern ist. Natürlich. Nee, aber da ist definitiv nichts dabei. Läuft nichts. Nee, aber ganz im Ernst, das würde dein Mann, würde das dulden, wenn sich da was ergeben würde? Ja, als das damals anfing, als das wirklich definitiv feststand, meinte er, ja, na gut, wenn du mich jetzt verlassen willst, dann tut's, ich könnte es verstehen. Mhm. Liebst du ihn? Ja, heute noch genauso wie vorher. Das heißt, das ist gar kein Thema für dich, ihn zu verlassen? Nee. Nein. Nee, garantiert. Also wäre das ja sogar die Ideallösung, wenn du so einen Liebhaber finden würdest? Nee. Eine Ehe zu dritt. Also das meine ich ja gar nicht. Nein, ich meine als Liebhaber einfach so ein Sexverhältnis. Nee. Auch nicht? Nee. Also das, was so in meiner Altersklasse ist und was ich toll finden würde, ist entweder gebunden oder schwul. Ach so. Ja, das ist das Problem. In dem Alter ist es wirklich das Problem. Ja, du bist 43, sagen wir mal. Ja, und so um die, also ich suche dann, also mein Mann ist 10 Jahre älter als ich. Aber das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich habe gerade am Anfang so gedacht, da dein Mann dir quasi grünes Licht dafür gegeben hat. Nee, würdest du es nicht machen? Nee. Aber bedeutet dieses denn für dich, dass du jetzt dein ganzes Leben letztendlich darauf einrichten musst, keinen Sex mehr zu haben? Nein, das mit Sicherheit nicht. Ich weiß nicht, wenn man morgen oder übermorgen über den Weg läuft. Keine Ahnung. Ach so, dann, du schließt es nicht aus, aber du suchst es nicht. Ich schließe das definitiv nicht aus. Aber du suchst es nicht gezielt. Aber ich suche nicht krampfhaft nach irgendeinem Abenteuer. Ja. Würde dich das denn in einen Konflikt bringen, wenn dir jetzt einer über den Weg läuft und das ist ganz nett und ihr habt Sex miteinander? Ich denke nicht. Ich denke mal, mit meinem Mann kann ich da ziemlich kontrovers drüber reden und ich denke mal, Lügen ist das Miserabelste, was man tun kann. Natürlich, da stellt sich mir gerade die Frage, wenn du jemanden... Nee, dann würde ich es mit Sicherheit sagen. Ja, ist klar. Wo macht man das dann? Doch nicht bei euch zu Hause. Ja, nur mit Sicherheit nicht. Nur mein Mann ist nur noch EU-Rentner, der ist den ganzen Tag zu Hause. Das dann geht das nicht. Das kann man dem nicht zumuten, dass ihr nebenan... Nee. Auto ist mir zu unbequem. Ja. Was fährst du denn für ein Auto bei deiner Fahrschule? In der Fahrschule fahre ich einen Opel Astra und privaten Renault Espace. Ja, das ist zu klein, ne? Was? Ja, im Espace geht das schon ganz gut. Ja, den kenne ich jetzt gar nicht so. Ach, im Astra wäre es mir zu eng für sowas. Naja, nur auf der Rückbank. Nee, also wie gesagt, das ist mein Fahrschulwagen, der wird nur verdient. Klar, keine Schweinereien im Fahrschulwagen. Nee, muss auch nicht sein. Hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du mit dir selbst Spaß hast? Nee, muss das ich nicht. Das? Nee, nein, um Gottes Willen, ich frage hier nur. Manche, nee. Die Menschen sind ja alle nee, verschieden gestrickt. Das muss ich nicht. Ja. Er mag wohl nicht unbedingt zugucken bei. Mhm. Und ich mag mich auch dabei nicht unbedingt erwischen lassen. Das mache ich dann lieber mit mir selbst. Mhm, ja klar. Brauche ich nicht unbedingt einen Voyeur. Könnte es denn sein, dass die Krankheit des Mannes so eine Wendung doch nochmal irgendwann nimmt, dass dieser Trieb bei ihm auch wieder hochkommt und er Spaß hätte am Sex? Ja, dann müsste er die Medikamente absetzen und dann habe ich ihn innerhalb von 6 Wochen wieder in der Psychiatrie. Mhm. Also das ist ja nun das Letzte, was ich wollte. Also eine Zwickmühle quasi, ne? Ja, mein Gott, man arrangiert sich. Mhm. Also wie gesagt, der Kuschelfaktor ist da. Ich kann auch zu ihm unter die Bettdecke kriechen, ein bisschen schmusen. Mhm. Und wir gehen beispielsweise frühmorgens, wenn ich aus dem Haus gehe, nicht ohne Küsschen. Und das ist schon da. Ist schon Zärtlichkeit da. Ja, sicher. Ne? Schlaft ihr auch in einem Zimmer, in einem Bett noch zusammen? Du, ich habe nur eine Dreizimmerwohnung. Ach so, weil ihr hätte ja sein können, das. Nee, und die das halbe Zimmer, das habe ich mehr als weniger als Werkstatt umgeräumt. Ach so. Da steht wohl irgendwo noch ein zusammengeklapptes Kängurubett rum, aber da kann keiner schlafen. Ah ja, also du hast eine Werkstatt, machst Automechanik, arbeiten zu Hause? Nee, ich drechsel nebenher noch. Ach du drechsel, du bist ja eine viel bewanderte Frau. Also. Ja, meine Mutter war Restauratorin. Ja. Ja, Petra, was soll ich dir wünschen? Dass dir einer über den Weg läuft? Na ja, schon, ne? Ach nee, das muss nicht unbedingt sein. Also wie gesagt, ich leg's nicht drauf an. Mhm. Wenn's passiert, passiert's. Wenn nicht, dann halt nicht. Mhm. Und ich habe einen guten Dildo. Mein Gott, was soll's. Ich wünsche dir manchmal, dass da noch ein Stück im Mann dran geht. Wo hast du den Dildo her? Was? Wo hast das du den Sexshop. Da hast du auch keine Probleme reinzugehen. Nö, weshalb? Petra, du bist ja eine ganz ungewöhnliche Frau. Ja, weshalb soll ich da ein Problem haben, da reinzugehen? Die meisten Frauen schämen sich, da reinzugehen. Nö. Du bist in einen ganz normalen Sexshop gegangen und hast dich beraten lassen? Nee, ich habe mich nicht beraten lassen. Ich habe geguckt, welchen können Sie mir empfehlen. Da habe ich mal meine 28 Mark auf die Theke gelegt und damit hat sich das ganz erledigt. Ist aber günstig, ne? 28 Mark für so ein... Es ist kein Kunstpenis, ne? Das ist ein Kunstpenis, ja. Ach, allerdings ohne Batterien. Das ist kein Vibrator, sondern ein ganz normaler Dildo. Aber er sieht so aus wie ein Penis? Ja. Wie groß ist er? Aber du hast dich ja schon ein bisschen größeren dir gekauft, ne? Nicht so ein kleines Ding. Nö, muss ich jetzt nachmessen. Ich glaube, man so 3,5 cm Durchmesser hatte. Ja, die Länge passt nicht ganz. Passt nicht, ist ein bisschen größer. Ja. Da gibt es ja riesen Preisunterschiede. Ja, das habe ich letztes Jahr in Hamburg gesehen. Wobei ich mir habe sagen lassen von Frauen, dass diese mit den Batterien, mit den Motoren, die sich dann auch so ein bisschen bewegen. Das habe ich mal probiert. Ja, und? Das habe ich ganz schnell sein lassen. Ach, warum? Mich hat das Summen des Motors gestört. Er hat mich unwahrscheinlich abgelehnt. Mir haben die Frauen gesagt, dass sie es ganz geil finden. Nee, die legen sich entspannt hin, pfeifen sich das Ding rein und dann macht das eine Bewegung. Mich hat dieses Summen dieses Motors, das ist absolut nervtötend. Ja, das kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, dass es ein bisschen entgeilmachend ist, enterotisierend. Nee, also das muss nicht. Also lieber so ein ganz handfestes Stückchen. Ja, so ein richtig schönen, was man in der Hand nehmen kann. Der muss nicht rotieren. Hast du dabei, wo wir gerade schon bei dem Thema sind, nimmst du dazu irgendwelche Hilfsmittel? Guckst du dir Fotos an von schönen Männern oder passiert das alles im Kopf? Das passiert im Kopf. Mhm. Da brauche ich mir auch keinen Porno zu angucken. Da sind die Frauen ja auch anders als die Männer. Die meisten Männer... Nee, ich gucke mir ganz gerne mal einen Porno an. Das auch? So ist das nicht. Und holst du dir den auch alleine dann in der Videothek? Oder nee, den holt mir normalerweise mein schwuler Nachbar. Den gucke ich dann mit ihm. Aber es ist kein schwuler Porno. Was? Ist es ein schwuler Porno? Nee, das sind dann Hetero-Pornos. Und die gucke ich dann mit meinem schwulen Nachbarn. Und was macht ihr beiden dann währenddessen? Überhaupt nicht. Also ihr sitzt dann ganz brav angezogen mit Röckchen und Hose und guckt den Porno? Ja, Röckchen trage ich nicht. Na gut, das war jetzt ein bisschen scherzhaft gesagt. Aber ihr macht nichts währenddessen? Was soll ich mit einem stockschwulen Mann anfangen? Ich weiß ja nicht, ich frage ja nur. Also, wie gesagt, ich komme wohl aus der DDR, aber dass man einen Schwulen nicht umdrehen kann, das wussten wir auch schon. Ja. Aber du hast es doch nett, ne? Wenn du das zumindest mit dem ab und zu mal machst. Ja, sicher. Ne? Ja. Wir sind mitunter am Staunen, was manche Männer für Prügel in der Hose haben. Unglaublich, ne? Unglaublich. Ja. Aber deswegen haben ja so viele andere Männer auch Komplexe. Die gucken sich denn die Pornos an mit den riesen Oschis und gucken an sich runter und denken, oh, ich bring's nicht, ne? Ach, das kommt doch nicht auf die Länge an, sondern auf die Machart. Überhaupt nicht, ja. Ja. Ich hatte ja mal hier vor einer Weile eine Anruferin, die erzählte von ihrem Mann und ich habe dann auch Fotos geschickt bekommen. Ja, das habe ich gehört. Hast du das gesehen auch? Ist das nicht unglaublich? Der Penis war ein Zentimeter lang im erschlafften Zustand. Ja, doch, so sicher. Ein kleines Knüppelchen. Ja. Und hinterher war dann so, na, 12 Zentimeter, 13 Zentimeter. Ja, das reicht doch hin. Das reicht, ist wohl nicht unbedingt die Supergröße, ja. Aber wie gesagt, es kommt nicht auf die Größe an, sondern auf die Machart. Wie er damit umgeht, ne? Ja, sicher. Ganz genau, ja. Zumal man ja normalerweise auch hinreichend bekannt ist, dass die Frau nur relativ selten nur einen reinen vaginalen Orgasmus kriegt. Ja. Also, es muss doch mit dem Teufel zugehen, dass dich kein Mann anspricht. Ich verstehe es gar nicht. Ich verstehe gar nicht, dass dich keine Männer anmachen, so wie du drauf bist. Das ist es ja nicht, dass mich keiner anspricht, ja. Ach so. Ist es ja nicht, aber ich will ja nicht. Du willst nicht. Ja. Jetzt würde ich dich gerne mal sehen, wie du aussiehst. Was? Nur, mein Gott. Also, ich stelle mir vor, lass mich raten. Also, ich stelle mir eine nicht so, du bist nicht sehr groß. Doch, ich bin relativ groß. 1,68 Meter. Na ja, gut, 1,68 Meter. Das ist ja noch okay. Du bist, relativ schlank? Ja, 62 Kilo. 62 Kilo ist auch gut. Du hast mittellange Haare? Irrtum, ich habe relativ kurze Haare. Aha. Aber jetzt sag bitte nicht blond. Blond? Ich bin nämlich, nicht. Nee, ich bin graubraun. Graubraun. Färbst schon so ein bisschen nach, oder wie? Was? Färbst nee, die sind naturgrau. Ach, die sind naturgrau, ja. Ja. Ja, dann bedauere ich immer, dass wir kein Bildtelefon haben. Nö, im Übrigen bedauere ich eins, ja. Na? Ich habe jetzt fast eine Dreiviertelstunde lang Stereo gehört. Ja. Denn der Ton im Fernseher, der kommt immer einen Bruchteil von Sekunden später. Ja, das ist so, weil das irgendwie über einen Satelliten geht oder ich weiß es auch nicht. Aber du hast mich gut verstanden. Ja, sicher. Ja. Das ist es nervig. Das glaube ich ja. Deswegen sollten wir vielleicht auf der einen Seite des Fernsehers und auf der anderen Seite des Telefons. Deswegen sollten wir das vielleicht jetzt beenden. Es hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben, Petra. Ja. Und wünsche alles Gute und es soll das passieren, was du gerne möchtest. So sage ich es mal. Ach, mein Gott, nee. Also, wie gesagt, ich bin nicht auf der Suche. Ja. Und bitte keinerlei Zuschriften oder Anrufe von irgendwelchen geilen Böcken. Also, da kann ich gut drauf verzichten. Ich könnte schwören, dass da eine ganze Menge kommt. Aber wir werden dir nichts schicken. Nein. Abgemacht. Nein, lege ich auch kein Wort. Großes Ehrenwort. Alles Gute, Petra. Alles klar. Tschüss. 1.51 Uhr. Wir haben gar keine Pause heute gemacht. Ich muss aber mal kurz was trinken. Machen wir eine ganz kleine Pause. Kurze Pause heute, 1.52 Uhr und 5 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit Domian, Telefontalk vom WDR. Heute haben wir kein festes Thema, sondern ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir euch unterhalten wollt. Morgen haben wir ein festes Thema, da heißt das Thema extreme Neigungen. Bin ich sehr gespannt. Markus, 22 Jahre alt. Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo, ja, hallo Domian. Markus. Mein so. Thema ist um eine Beziehung oder eher gesagt, ja, weil ich keine Freundin finde. Du findest keine Freundin? Nee. 22 Jahre alt, noch nie eine Freundin gehabt? Nee, noch nie Sex gehabt? Doch, schon, ja. Mhm. Wie ist es zu dem Sex gekommen? Waren das so One-Night-Stand-Geschichten oder was war das? Ja, da war ich mit 18,5 bei einer Prostituierten. Mit 18 bei einer Prostituierten? Warum bist du da hingegangen? Ja, weil ich unbedingt wissen wollte, wie das erste Mal ist und weil ich halt auch durch meinen Vater unter Druck gesetzt wurde. Der hat gemeint, ich bin schwul und so. Und ach du lieber Gott. Und ich wollte es halt irgendwie mal erleben. Hat der Vater es wenigstens bezahlt? Wie bitte? Hat der Vater es wenigstens bezahlt? Nee, das war von mir aus. Wie viel hast du hingeblättert? 100 Mark. 100 Mark. Wie war's? Ich fand es nicht so toll. Ja, ist auch fürs erste Mal. Ja, und seitdem ist nichts passiert mehr. Doch, ich hatte schon bestimmt mit so 20 verschiedenen Prostituierten Sex. Ach so, es ist immer dann zu Prostituierten, bist du immer gegangen? Ja. Warum? Ja, weil ich mich halt nach Sex gesehnt habe. Und warum hast du keine Frauen angesprochen? Ja, die, wo ich als angesprochen habe oder so, die wollten keine Beziehung mit mir oder so. Du hast noch nie auch nicht so eine kleine Freundschaft zu einer Frau gehabt? Eine Beziehung, so ein ganz klein bisschen, war noch gar nichts. Nee. Mhm. Gehst du denn so viel aus in deiner Freizeit, in Kneipen? Ja, ich arbeite ja als Koch und da ist so schlechte Arbeitszeiten und so und dann kann ich am Wochenende nicht so in Discos. Ich war sowieso kein Disco-Gänger oder so. Mhm. Und dann habe ich auch Angst, so, dass ich an die falschen Frauen gerate oder so. Ja. Dass dann der Freund vielleicht dabei ist oder so. Und Naja, da musst du nun gar nicht zu vorsichtig sein. Ja. Das kann man ja ein bisschen abchecken, ob die Freundin, ob der Freund dabei ist oder ob sie allein unterwegs ist. Und du musst ja auch wenn du als Koch arbeitest, nun nicht jedes Wochenende nachts arbeiten. Ne? Also ich meine, Diskotheken sind natürlich immer ein ganz gutes Forum, Leute kennenzulernen. Ja. Was machst du denn sonst so in deiner Freizeit? Och, ich spiele als, wenn ich Zeit habe, Tischtennis im Verein oder so. Aber da sind nur Männer wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. Oder, ja, ich bin so hauptsächlich im Klottertal, im Vereinsheim. Im Klottertal? Im Klottertal, ja. Heimatort von der Schwarzwaldklinik. Ah, im Heimatverein, das ist doch ganz gut. Da gibt es doch sicher knackige Schwarzwaldmädels, oder? Nein, nicht im Heimatverein, nein, im Sportheim. Ach, im Sportheim? Ja, ja. Vom Fußball. Ach so, auch wieder Männer nur. Ah, ja. Vielleicht solltest du in den Heimatverein gehen. Ja. Und dann, wenn ich mich nach Sex sehne, entweder gehe ich zu Prostituierte oder befriedige mich selbst halt. Mhm. Und dann wollte ich noch sagen, zu dem einen Thema vorher, also ich bin ganz deiner Meinung, so dass wie du gemeint hast, das mit Homosexualität und Hetero und so und Bi, also ich finde es auch ganz schlimm. Mhm. Dass man das also einordnen will. Ja, immer. Ja. Mhm. Ja. Hast du denn da auch eine Ader? Könntest du dir auch vorstellen, mit einem Mann was zu machen? Ja, ich hatte schon mal was. Ach so. Aber also, ich bin eher so zu Frauen geeignet, also geneigt. Aber im Klartext, Markus. Ja. Das geht ja nun nicht so weiter, ne, die nächsten Jahre, dass du immer nur zu Prostituierten gehst und keine Beziehungen. Kann nicht weitergehen, ja. Also, es muss jetzt irgendwas passieren, dass du zu einem Mann oder zu einer Frau, ist ja völlig wurscht, mal auch eine Beziehung aufbaust und diese dann auch mit Sexualität verbinden kannst. Das ist natürlich das Optimale. Aber dafür musst du dich auch ein bisschen bemühen. Ja. Und du musst halt auch suchen und du musst auch mutig sein und Leute ansprechen, auch wenn die Gefahr besteht, dass die das den Korb bekommst. Was meinst du, wie viele Körbe ich in meinem Leben schon gekriegt habe? Das gehört nun mal zum Spielchen dazu. Und wenn man 10 Körbe kriegt, am 11. klappt es dann vielleicht. Ne? Du bist ja Bierveranlagt. Ja, ja. Und dann habe ich noch, ja, ich gebe auch als manchmal so Anzeigen auf, in so bei so Kontaktanzeigen. Ja. Aber das hat auch wenig Erfolg. Mhm. Oder manchmal gebe ich so Anzeigen auf für weibliche Fotomodelle, die ich dann von denen Aktfotos mache. Und gegebenenfalls auch körperlichen Kontakt zu. Ach, das ist also Schnickschnack mit Aktfoten und so, Aktfotos und so. Geh doch, versuch die Leute doch direkt kennenzulernen. Im normalen Alltagsleben oder in der Freizeit. Deswegen frag dich gerade so, was du in der Freizeit machst. Mhm. Vielleicht solltest du dir noch eine Freizeitaktivität aussuchen, wo auch Frauen sind, dass man vielleicht da auch Leute kennenlernen kann. Ja, was wäre da vielleicht geeignet? Ja, weiß ich ja nicht, was da bei dir in der Gegend ist und für was du dich so interessierst. Und ich würde an deiner Stelle auch wirklich ein bisschen mehr ausgehen, mal in eine Kneipe gehen oder wirklich auch mal tanzen gehen und da halt auch ein bisschen flauten mit den Leuten. Ich glaube, du machst es dir auch sehr praktisch. Du gehst immer zu den Prostituierten, legst ein bisschen Geld hin und dann hast du deinen Sex befriedigt und das war's dann. Ja, aber es ist trotzdem viel Geld. Es ist viel Geld und es ist letztendlich... ist es ja einsam, ne? Dein Herz bleibt ja alleine dabei. Ja. Wie viel Geld gibst du denn da aus, apropos viel Geld im Monat? Ach, im Monat, ja, das passiert nicht jeden Monat, vielleicht zweimal im Vierteljahr oder so. Mhm. Ja, ist ja auch nicht so viel dann, ne? Ja. Lebst du alleine? Wie bitte? Lebst du alleine? Ja, also ich wohne mit Arbeitskollegen so zusammen, aber jeder hat ein eigenes Zimmer. Also eine WG, eine klassische WG, ne? Ja, so ungefähr, ja. Wenn du, ich meine, das hier sind nur so Ideen, die ich jetzt gerade habe, ne? Wenn du auch sagst, ich habe schon mal mit einem Mann was gemacht, könnte mich vielleicht auch interessieren, oder geh doch mal in die Schwulenszene, vielleicht lernst du da einen netten Kerl kennen. Ja. Ich weiß ja nicht, ob im Glottertal, ob es da eine Schwulenszene gibt, aber welche größere Stadt ist denn in der Nähe? Ja, Freiburg. Na, Freiburg. Freiburg ist doch eine Stadt von Welt, also da gibt es doch alles. Aber ich würde eher sagen, so Bi. Ja, ist auch okay, aber... Mindest so 80% eher zu Frauen. Ja, dann musst du dich mehr auf die Mädels konzentrieren. Ja. Aber du musst an die Mädels rangehen. Ich wünsche dir von Herzen, dass du ein nettes Mädel findest. Ja. Dass du dich auch mal verlieben kannst. Das ist doch viel wichtiger als der ganze Sexkram. Ich habe da noch eine ganz kurze Frage. Bitte, ja. Was hältst du eigentlich von Intimrasur bei Männern? Völlig in Ordnung, finde ich geil. Nee, jetzt ohne Scheiß. Ja, natürlich. Nicht Scheiß, ich finde es geil, ja. Weil manche Frauen gesagt haben, das ist nicht normal. Ach, was die Frauen... Nein, hier haben auch viele Frauen schon gesagt, die es auch ganz toll finden. So am Bauch oder an Ärmeln. Ja, okay. Und auch unten im Intimbereich. Ja, finde ich gut. Haben wir noch eine Minute Zeit? Nee, haben wir nicht, wir müssen ja Schluss machen. Okay, Markus, alles klar. Alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute, gell, Domian? Ja, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. In der Technik, Michael Jansen. Und morgen heißt unser Thema extreme Neigungen. Welche extremen Neigungen, in welcher Richtung, sexuell, sportlich, im privaten Bereich, im Hobbybereich habt ihr? Und habt Lust, mir davon zu erzählen. Morgen sind wir da, wieder um 1 Uhr im Radio, hier auch bei 1 Live und im WDR-Fernsehen. Und übermorgen ist prominenter Besuch hier bei mir. Eine Stunde lang Christian Wunderlich, Schauspieler, Sänger und Musiker. Er stellt sich eine Stunde lang euren Fragen, eurer Kritik, euren Anmerkungen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und freue mich und bin gespannt auf morgen. Bis dahin, ciao.